Die Delegation der Islamischen Vereinigungspartei Irans unter Leitung vom ersten stellvertretenden Generalsekretär Seyed Mehudi Jilai, die Delegation von Kyoto, Japan, für Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden des Kyoto-Netzwerkes für japanisch-koreanische Freundschaft zur Förderung des Kultur- und Wissenschaftsaustausches und des Büroverkehrs Yasui Tsutomu und weitere ausländische Gäste besuchten Mangyongdae, Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung. Die iranische Delegation besichtigte das Monument der Suzidologie und das historische Parteigründungsmuseum und die japanische Delegation den Wasserpark Munsu, das Naturkundemuseum und den zentralen zoologischen Garten.